Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Hey Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind heute ausschließlich im Radio hier bei 1Live zu hören, nicht im Fernsehen zu sehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr da seid. Und wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden und reden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt und auch egal über was. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin ist 16 Jahre alt und heißt, wie heißt sie? Steffi. Hallo Steffi. Hallo. Du hast mich angerufen. Ja. Um was geht's? Es geht darum, dass ich in letzter Zeit halt den Eindruck habe, dass ich lesbisch bin oder halt eventuell auch bisexuell, aber ich bin mir halt gar nicht so sicher, was jetzt und wie jetzt und... Du hast in letzter Zeit den Eindruck. Ja. Das ist eine vorsichtige Formulierung. Irgendwie schon, ja, weil ich halt ein bisschen ängstlich bin. Welches, was nährt denn diesen Eindruck? Wie kommt dieser Eindruck? Ja, ich bin halt verliebt, glaube ich. In halt. Ein Mädel? Ja. Aha. Zum ersten Mal? In ein Mädel, meine ich. Ja. Ja, ein bisschen früher auch schon mal. Ja, nee, eigentlich nicht. Also richtig verliebt zum ersten Mal? Ja. Mhm. Und wahrscheinlich heimlich, ne, oder? Ja, total. Wie lange schon? So ein Jahr. Ah, so lange schon. Ein Jahr. Ein Jahr heimlich verliebt. Das ist ja die Folter schlechthin. Ja. Wie alt ist sie in deinem Alter? Nee. Sondern? Sie ist, ich weiß nicht genau, also so Mitte in 20 halt. Ach, so alt schon? Ja. Und, wer ist das? Woher kennst du die? Naja, aus einer Schule. Eine Lehrerin? Ja. Ui. Also nicht eine richtige Lehrerin von mir, aber sie ist halt an meiner Schule auch Lehrerin. Ja, wenn die so knapp 30 ist, könnte die ja schon so ein bisschen Lehrerin sein. Ja. Oh, jetzt wird's kompliziert. Ja, das ist es auch. Hast du schon mal eine Beziehung zu einem Jungen auch gehabt? Nee. Nee, stand ja auch so noch nie der Sinn nach. Doch. Doch. Eigentlich schon, doch. Ja. Hast du überhaupt schon irgendwie Erfahrungen, erotische Erfahrungen, sexuelle Erfahrungen gemacht? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das ist jetzt alles noch ganz frisches Land für dich. Ja. Hast du dich denn auch schon mal in einen Jungen so verliebt, wie du dich in diese junge Frau verliebt hast? Ja, also es war nicht so gefühlsintensiv, sag ja, ich mal. Also das ist schon was ganz Besonderes jetzt zu dieser. Ich glaube schon, ja. Aber wenn man ein Jahr heimlich verliebt ist, dann... Ja, zwangsläufig. Ja, ja, ist mir klar. Aber dann gehen in einem doch die wahnsinnigsten Sachen ab, ne? Ja. Erzähl mal, wie oft denkst du an sie? Fährst du da vorbei, wo sie wohnt? Hast du Erkundigungen eingezogen? Beobachtest du sie heimlich und so weiter? Erzähl mal. Also, ich weiß halt nicht sehr viel über sie. Mhm. Also, ich kenne sie eben von der Schule her. Ja. Aber, weil ich halt auch immer Angst habe, dass das rauskommen kann, versuche ich auch so wenig wie möglich, was damit zu tun hat, halt anzustellen. Verstehe. Weißt du, ob sie verheiratet ist oder ob sie einen Freund hat? Weißt du das? Nee, das ist eins meiner Probleme. Ich habe halt keine Ahnung und... Gar nichts weiß ich. Ich meine, wie soll ich das auch rauskriegen? Naja, Gott, in der Schule redet man dieses und jenes. Also du weißt das aber nicht. Mm-mm. Und weißt du, wo sie wohnt? Nö. Auch nicht. Also sie hat ein außerstädtisches Kennzeichen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie da, wo das Kennzeichen halt ist, nicht wohnt. Ja. Hast du denn selbst bei ihr auch Unterricht? Mm-mm. ja, ab und zu mal Vertretung, aber keinen stundenplanmäßigen. Mhm. Wie oft am Tag denkst du an sie? Ich glaube ziemlich oft. Also sagen wir mal fast immer? Ja, zu bestimmten Situationen eigentlich. Also wenn ich in der schönen Kita zum Beispiel. Mhm. Also romantische Situationen. Ja. Dann kommen so die Gedanken und die Sehnsüchte auch hoch, ne? Was sind das für Sehnsüchte? Was würdest du am liebsten gerne, wenn ich eine Zauberin wäre? Ja, wir können das ja mal durchspielen. Was würdest du dir von mir wünschen? Ich glaube erstmal, dass wir einfach, auch wenn das jetzt irgendwie unglaubwürdig klingt, aber dass wir erstmal so ganz normal, so wie Freundinnen wären. Mhm. Mhm. Also dass wir halt, so wie Gleichaltrige halt miteinander umgehen. Ja. Ach, Steffi, da sind so viele Probleme jetzt. Mann, ja, das eigentliche Problem ist auch, glaube ich eigentlich, dass das halt so auf mich alles nur beschränkt ist. Ich kann da ja mit keinem drüber reden. Meine Eltern sind da sehr verklemmt. Mhm. Du hast auch keine gute Freundin, mit der du das besprechen kannst. Doch, also ich habe eine gute Freundin und ich war auch einmal kurz davor, mit ihr darüber zu reden, aber... Hast du nicht gemacht? Nein, weil ich halt denke, dass sich alles verändern würde. Also sie wird das dann vielleicht auch auf sich beziehen. Ach so, genau, ja, die Gefahr besteht natürlich, dass ihr denkt, oh Gott, jetzt verknallt sich die Steffi in mich und dann ist die Freundschaft. Ja, ja. Das heißt, du hast noch mit niemandem bisher darüber geredet. Wir reden zum ersten Mal jetzt da, redest du offen darüber. Sehr mutig von dir, dass du hier anrufst. Ja. Und das auch in alle Öffentlichkeiten machst. Ich wundere mich irgendwie auch selbst. Ja. Also die Tendenz würde ich auch mehr bestätigen, dass sich da irgendwas Lesbisches bei dir anbahnt. Hm. Wenn es nicht nur angebahnt ist, sondern vielleicht ist es sogar richtig da, ne? Um das schon mal festzuhalten. Aber jetzt kommen nur 1000 Probleme. Die ist wesentlich älter als du. Ja. Die ist auch noch mehr oder weniger deine Lehrerin, zumindest ist sie an deiner Schule. Du weißt überhaupt gar nicht, ob die auch Gefühle dieser Art grundsätzlich hegt. Das heißt, ob die auch lesbisch oder bisexuell ist. Dann weißt du überhaupt nicht, was die für dich empfindet. Also alles ist ganz kompliziert. Das ist fast so, als würdest du dich in einen Popstar verliebt haben. Ja. Fast so aussichtslos. Denn ich will dir sagen, solange du mit ihr zusammen an der Schule bist, ne, kannst du das wahrscheinlich sowieso dir abschminken. Denn selbst wenn sie vielleicht auch lesbische Gefühle für dich hegen würde, nehmen wir es mal so an, würde sie das höchstwahrscheinlich überhaupt nicht tun, weil die ihren Job verlieren würde. Ja. Muss es denn die sein? Ja, was meinst du, wie oft ich mich das gefragt habe? Ist das für dich eine schlimme Erkenntnis? Ja. Eine schlimme Erkenntnis zu sagen, ich bin wahrscheinlich lesbisch? Ja. Ja. Ja. Klar, das ist natürlich eine Identitätssache, die muss man erstmal auch so verdauen für sich, ne? Das ist auch, meine Mutter tut zwar so, als hätte sie da kein Problem mit und nach dem Motto, wir sind ja tolerant. Aber ich möchte dir einen Rat geben. Also, die erste Anmerkung ist, und die ist recht traurig, ich glaube, also ich kann dir keinen Mut machen, was die Geschichte mit dieser Lehrerin angeht. Ich glaube, das wird sich leider im Sande verlaufen. Aber, was so diese lesbische Identität angeht, da würde ich dir Folgendes doch raten. Erzähl das mal deiner Freundin. Das ist der erste Schritt nach außen. Und mache ihr einfach klar, dass das mit ihr und mit euch nichts zu tun hat. Und je öfters du das nach außen trägst und auch erzählst, desto sicherer bist du auch in deinem eigenen Selbstwertgefühl. Also, ich möchte aber eigentlich gar nicht sicher werden. Ich möchte eigentlich irgendwann rausfinden, dass es gar nicht so ist. Eigentlich. Weil du es eigentlich gar nicht sein möchtest? Ja. Warum möchtest du es denn nicht sein? Weil ich selbst eigentlich glaube, dass schon allein biologisch irgendwie gar nicht so richtig normal ist. Also ich meine jetzt auch zum Beispiel, dass halt heterosexuelle Paare halt ein Kind kriegen können, das hat auch seinen Sinn. Und dass es Homosexuelle nicht können, ist halt auch irgendwie sinnvoll. Ja, aber der liebe Gott hat halt eben die Homosexuellen auch auf diese Welt gezaubert und somit hat es auch seinen Sinn. Ja, weißt du, aber es gehört eben zur... Deswegen kann es ja trotzdem anormal sein. ja, dann nenne es vielleicht anormal, weil es eine Minderheit ist. Aber es ist eben auch ein Teil der Natur und ein Teil des Lebens. Und es gibt viele wunderbare Menschen, die so sind, auch viele blöde, die so sind. Also ja, es gibt ja in diesen Bereichen auch alles und jenes. Aber ich meine, wenn du ein ganzes Jahr in so eine Frau so verliebt bist, dann ist es doch ein Zeichen, dass du schon sehr in diese Richtung tendierst. Und dann darf man da ja auch nicht so gegen sich ankämpfen, weil da kämpft man ja gegen seine Natur an. Und das ist ja das Schlimmste, was man überhaupt tun kann im Leben. Aber ich habe halt die Hoffnung, dass ich vielleicht auch gewinnen könnte, eventuell. Ich weiß halt nicht. Du sagst gewinnen. Ich würde sagen, du gewinnst, wenn du deine erste Frauenbeziehung hast. Und zu der du dich dann auch bekennen würdest. Weißt du, ich will dir das nicht einreden. Weiß Gott nicht. Aber wenn du so sagst, dass das so ein tiefes Gefühl ist seit einem Jahr, nehme ich das schon sehr ernst. Dass da eine ganze Menge, zumindest, dass du eine starke bisexuelle Veranlagung hast. Ja, das wäre vielleicht noch tröstlich. Also ich merke, es sind wirklich zwei ganz dicke Problemfelder. Einmal bin ich lesbisch oder bin ich bisexuell, das eine Problemfeld. Das andere Problemfeld, was mache ich mit meinen Sehnsüchten, was diese Frau betrifft. Ja. Habe ich das richtig analysiert? Ja. Ja. Steffi, also wag das doch mal deiner Freundin zu erzählen. Ach. Es ist doch nur mal ein großer Teil deines Lebens, wenn du dich ein Jahr damit beschäftigst. Dann kann man das auch der besten Freundin erzählen. Aber ich fürchte einfach, dass da zu viel auf dem Spiel steht. Ja, aber das bist doch auch du. Und wenn sie dich deshalb fallen lassen würde, dann ist es eigentlich auch nicht wert, dass sie deine Freundin ist. Vielleicht findest du sogar eine sehr nette Gesprächspartnerin und das wird dir sehr gut tun, kann ja auch sein. Ich finde, man muss dann reden, wenn man in einer solchen Zwangssituation ist. Man muss das tun, um sich selbst auch Erleichterung zu verschaffen. Aber ich glaube einfach, dass man sowas nicht gut verstehen kann, wenn man das nicht selbst erlebt. Ja, hast du recht. Da gebe ich dir völlig recht. Dennoch kann man nicht nur mit Leuten darüber reden, die das selbst erlebt haben. Guck mal, es gibt so viele tolle Frauen, die lesbisch sind. Mann. Ich kenne keine. Ja, oder die bisexuell sind. Madonna zum Beispiel. Geile Aha. Frau. Ist eine tolle Frau. Und die ganze Showbusiness ist voller Frauen, die zumindest bisexuell ausgerichtet sind. Aber die kenne ich auch alle nicht. Naja, weil die Madonna habe ich jetzt schon mal gesagt. Steffi. Also nochmal auf die Lehrerin bezogen, da würde ich mich zurückschrauben an deiner Stelle. Das, ja, was soll ich machen? Ich kann es ja nicht abstellen. Ja, aber vielleicht... Glaub mir mal, das hätte ich schon längst gemacht, nein, wenn ich den Hebel wüsste. Pass auf, dann will ich dir Folgendes sagen. Dann bring da auch ein bisschen Realität rein und schreib dir ganz einfach mal einen Brief. Mal sehen, wie sie reagiert. Hier? Ja. Um Gottes Willen. Ja, du musst jetzt... Nee. Ja, du musst jetzt irgendwelche mutigen Sachen machen. Nur, auf keinen Fall. Nur in deinem Häuschen sitzen und romantische Sachen träumen, so geht's mir auch nicht. Dann wirst du alt und grau drüber. Ja, dann werde ich alt und grau, aber das... Nee, das kann ich auf keinen Fall machen. Wie lange bist du denn noch auf der Schule? Doch. Wenn alles planmäßig verläuft, noch 3 Jahre. Ach, 3 Jahre. Und so lange wird sie auch noch da sein. Ja. Ja, Steffi, da habe ich keinen guten Rat für dich, außer das einfach runterzuschrauben. Das ist genauso, sich zu entlieben. Das sage ich immer den Leuten, die sich in Prominente verliebt haben. Das ist ganz genauso. Da sagen die auch immer, na, wie soll ich das machen? Aber indem man zum Beispiel sich verbietet, solche romantischen Vorstellungen zu haben, damit fängt es schon an. Indem man sich verbietet, so oft an die Person zu denken. Geht das? Ja, das geht. Das ist sehr mühsam, aber es geht. Es ist sehr mühsam. Steffi, weißt du, was ich gerne möchte, weil ich dich sehr nett finde, muss ich sagen? Lass uns doch mal ein bisschen in Kontakt bleiben. Dürfen wir dich so in 4 Wochen nochmal anrufen? Ja. Ja? Und dann reden wir mal weiter und dann erzählst du mir, wie der Stand der Dinge ist. Mhm. Ob sich was getan hat. In 4 Wochen. Ja. Ja? Also so Ende November. Das tragen wir hier in unseren Terminkalender jetzt ein und du kannst sicher sein, wir rufen einen Tag vorher an, ob wir dann am nächsten Tag mit dir sprechen können, okay? Ja. Ja? Okay, dann lass es so verbleiben. Du, ja? Wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte halt noch sagen, dass Naja, weil ich halt auch mit meiner Freundin nicht darüber spreche und dir das halt auch mit meinen Eltern gesagt habe, dass ich auf keinen Fall möchte, dass die das erfahren. Ja. Ihr habt ja jetzt nur meine Handynummer, ne? Ja. Ging das dann auch, dass ihr mich über Handy dann wieder anruft? Ja, ja, natürlich. So? Ja, ja, natürlich. Wir wollen wir wollen dich ja nicht in Schwierigkeiten bringen. Ja. Das machen wir über Handy, natürlich. Ja, okay. Ja. Und da brauchst du keine Sorgen haben. Gut. Wir sind jetzt ein Team, wir beide. Okay. Okay. Also, wir melden uns bei dir und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Ja, ich auch. Ja. Tschüss, Steffi. Ciao. Alles Gute bis dahin. Tschüss. Ja, danke. Die war aber süß. Mann. Mann. Mann. Matthias, 21. Hallo, ja, hallo, Matthias. Hallo, ich bin Matthias. Ja, ich bin's. Ich wollte nur ansprechen wegen vorgestern, weil vorgestern hatte die Anne oder Anna angerufen bei euch. Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass sie quasi die gleiche Behinderung hat, die ich habe. Und zwar hat sie auch diese Hemianopsie, linksseitig, mhm. Ja. Mhm. Und hat auch diesen schwachen, die linksseitigen motorischen genau. Ausfall, also mit linker Hand und linken Fuß. Ja, und mit den Augen, hat sie gesagt. Ne? Ja, mit den Augen. Mhm. Das ist ja linksseitige Gesichtsfeldeinschränkung gewesen. So nennt man das. Mhm. Ja. Genau. Und bei Anna war das eine Folge von einer Gehirntumoroperation. Genau. Du hast auch so solche ein Krankheitsbild, hast du? Genau, habe ich auch. Und woher kommt das bei dir? Bei mir kam es, ich hatte an meinem 16. Geburtstag, 95, hatte ich eine Gehirnblutung gehabt. Aha. Und die kam wiederum aus langer Überlegungsweise, von meinen Eltern kam es heraus, dass es anscheinend durch Sauerstoffmangel kam bei der Entbindung, bei der Geburt. Sauerstoffmangel? Das, mhm. Ja, mhm. So kam es bei mir raus. Ja. Und da hatte ich... Du hast aber bis zu deinem 16. Lebensjahr ganz normal gelebt. Normal gelebt, wie jeder andere Mensch auch. Ja. Und dann kam die Gehirnblutung. Und dann kam die Gehirnblutung. Wie hast du das gemerkt? Wurde dir da plötzlich schlecht oder bist du ohnmächtig geworden? Also es ist an meinem Geburtstag passiert, das ist erstmal das erste Komische daran, oder das Komische, das Ungewöhnliche daran, es war ja an meinem Geburtstag passiert, das ist ja nicht irgendwie vorgeplant. Und ich hatte nur Vorsymptome gehabt, und zwar ich hatte Augenstechen gehabt. Ja. Also wird mir jemand mit jemandem eine Akupunkturnadel in das Auge stechen oder so und Kopfschmerzen. Mhm. So Pocken, richtiges Pocken hat man gehabt. So richtig so, wird jemand mit dem Hammer draufschlagen. Also, ja. So habe ich damals beschrieben, wie ich 15 war halt noch, und wurde halt dann damals erst 16. Und bist dann ins Krankenhaus gekommen? Und es war Winter gewesen und dann haben sie mich unmittelbar gleich danach ins Krankenhaus geliefert. Und da wurde das dann diagnostiziert? Ja, ja, genau. Und die Folge davon, von dieser Gehirnblutung, ist jetzt die Erkrankung, von der du gerade geredet hast? Genau. Also hier haben wir sie links, also Gesichtszeit außer links und die... Das heißt bei dir, ich erkläre das nochmal für die Leute, die vorgestern nicht bei unserer Sendung dabei waren. Das heißt mit dem du kannst quasi, was wir so was wir so im Winkel sehen, also seitlich. Wenn wir gerade ausgucken, nehmen wir Sachen wahr. Das ist bei dir nicht der Fall, ne? Genau. Und das beginnt bei mir praktisch erst, wenn es direkt im Mittelpunkt ist. Da fängt es an. Wenn ich mit meinen Fingern schnipsen würde, so vor meinen Augen, wird das in der Mitte anfangen, da würde ich das merken. Ja. Das bei der Links sein, würde ich nicht mehr merken. Links, aber rechts kannst du auch wahrnehmen. Rechts sehe ich alles komplett. Rechts alles komplett. Ist kein Problem. Ja. Nur links. Die ganze linke Hälfte ist irgendwie weg. Nun hat die Anna ja gesagt, dass sie schon doch gewisse Schwierigkeiten im Alltag mit dieser Behinderung hat. Wie ist das bei dir? Ich habe es mir im Laufe der Zeit angewöhnt, mir die Umgebung, die ich habe, irgendwie mir mit Hilfe meiner Fantasie vorzustellen. So mir die Umgebung. Deswegen, man hat mir am Anfang gesagt, ich soll mit meinem Kopf immer hin und her schwanken, um das praktisch auszugleichen. Aber da wird einem doch schlecht, wenn man den Kopf immer zu... Das ist gewöhnungsbedingt, ja? Aber das habe ich dann auch irgendwann gelassen und gesagt, das brauche ich nicht. Also erstens denkt jeder, der hat irgendwas, dann wird man sich das recht als der Leber, also als jemand außen, der halt einer Kappe hätte oder so, ja. Und da habe ich das irgendwie versucht auszugleichen im Laufe der Jahre und dann ging das eigentlich. Ich habe mir versucht, die Sachen, die ich nicht sehe, vorzustellen, weil ich die Umgebung halt teilweise dann auch schon kannte oder so. Mhm. So dass es halt nichts passiert oder im Alltag, wenn ich so rumlaufe oder so, das heißt, du kommst gut. Ich komme gut damit klar. Du kommst gut damit klar. Mhm. Und das wolltest du eigentlich jetzt als Rückmeldung nochmal uns erzählen, weil die anderen nicht so gut damit klar kamen, dass du damit gut. Ich hatte nur anfangs Probleme gehabt mit mir selber, weil ich selber das noch nicht richtig begreifen konnte, weil ich hatte mit meinem Wissensstand und mit meinem Erfahrungsstand bei Null wieder angefangen, durch die Erkrankung. Mit dem Wissensstand auch? Ja, ich hatte echt bei Null angefangen nach der Erkrankung. Ich hatte den Wissensstand gehabt von einem 7-Jährigen. Du hattest alles vergessen, was du gelernt hattest? Alles vergessen. Alles vergessen. Und es kam erst... Das heißt, du musstest wieder lesen lernen, schreiben lernen und dich ganz in die Welt so hinein denken und lernen. Das hat alles bei Null angefangen bei mir, beim Grundschulalter. Wie ich wach wurde, habe ich gesagt, ich möchte in die Grundschule gehen. Hast du das denn kapiert, als du dann immerhin mit 16 dann schon, der du warst, als du dann wach geworden bist, dass du so schwer erkrankt warst? Nee, das hat gedauert. Mhm. Bei mir bei Null angefangen. Du hast dich dein Leben damals ja auch radikal verändert. Ja. Du hast ja nicht mehr so leben können wie vorher, vor deinem 16. Lebensjahr. Ja. Was hat sich hauptsächlich in deinem Leben verändert danach? Der Alltag, die Umgebung, weil ich ja, nachdem ich dann erkrankt worden bin, in anderen Umgebungsfeldern gewesen war. Ich war nicht mehr wie gewohnt jeden Tag in meine Schule gegangen, wo ich damals gewesen war, oder ich habe meine Freunde getroffen, so. Ich war halt in Reha-Klinik gewesen oder anfangs in der Intensivstation in der Uniklinik in Frankfurt. Wie lange hast du im Krankenhaus gelegen damals? Also aufgrund der Gehirnblutung kam ich erstmal ins Koma, das habe ich gar nicht erwähnt am Anfang. Und da lag ich erstmal so bis, im Dezember ist es passiert, ich lag bis Mitte Dezember im Koma. Ja. Also knapp 3 Wochen. Ja. Ja? Und von da aus war ich in der Sicht schon die ganze Zeit gewesen, in der Sichtstation. Und von da aus wurde ich dann mit dem Sondertransport in die Frühreha geschickt, geliefert. Mhm. Und da blieb ich dann nochmal 3 Monate und dann haben sie mich da entlassen, weil sie mir nicht zurechtkamen, weil es nämlich da klassisches, das war ein Altersheim gewesen, war Schlag weg, alles nur Schlaganfall, Herzinfarkt, alles. So, und dann ging wahrscheinlich das mühsame Training los, dass du einigermaßen nicht bewegen kannst. Kannst du dich heute einigermaßen bewegen? Ja. Ja, das also geht. Da habe ich keine Einschränkungen mehr damit. Haben sich deine alten Freunde von dir abgewandt, von damals? Nee, überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht? Nee. Ja, das ist ja toll. Komischerweise nicht. Das ist ja toll. Heute bist du 21 Jahre alt, was machst du beruflich? Kannst du was machen? Ich bin halt immer noch behindert, wie gesagt, und mache jetzt meine Ausbildung zum Industriekaufmann. Ah ja, ja, das war toll. Lebst du bei deinen Eltern noch? Ja, aber was heißt bei meinen Eltern? Ich lebe in dem Ortsteil meiner Eltern. Aber nicht in deren Wohnung. Aber nicht in der Wohnung, ich habe eine eigene Wohnung mittlerweile. Wie ist es, das habe ich Anna auch gefragt vorgestern, wie ist es denn so bei dir jetzt so mit in Sachen Liebe und Mädels? Ist das ein Problem, dass du die Behinderung hast? Nee, überhaupt gar nicht eigentlich. Da habe ich keine Berührungsängste in der Beziehung. Ja, ich habe viele Freundinnen, das heißt, also das heißt viele, es ist schon relativ viele, ja. Und eine feste Freundin, aber viele platonische Freundinnen halt. Aber du hast auch schon eine Beziehung gehabt. Ja, Also, hast du dich mit dem Unglück, was da über dich hineingebrochen ist, mit deinem Schicksal arrangiert und machst das Beste draus im Moment? Ne? So hört sich das an. Nur das hat halt alles gedauert, weil bis ich damit zurechtkam, mit meinen eigenen Problemen, die ich da hatte, das hat ein Jahr gedauert. Ja. Körperlich kann ich mir das sehr gut vorstellen. Wie lange hat es denn gedauert, wenn man so schlagartig alles vergisst und man auf den geistigen Stand eines Siebenjährigen zurückgeworfen wird? Wie lange hat das denn gedauert, bis du wieder alles nachgelernt hast? Nachgelernt hat gedauert, bei mir, das war relativ schnell gewesen, 2 Jahre. Naja, immerhin. Mhm. Dann war ich so knapp wieder auf dem alten Level gewesen, knapp. Mhm. Und dann musste ich ja wiederum dann weiterarbeiten. Dann habe ich dann angefangen mit die Realschule weiterzumachen, die 10. 11. Fachschule. Mhm. Also Handelsschule als in anderen Bundesländern. Also fleißiger junger Mann. Ja. Und du guckst nach vorne, ne? So muss das ja auch sein. Ja, schön, dass du angerufen hast, Matthias. Ja. Und ich wollte halt nur ihr halt, der Anna halt ein bisschen dazu beitragen, dass sie das positiv alles nimmt. Und sie muss halt immer nach vorne gucken. Ja. Sehr lieb, sehr nett. Okay. Matthias, alles Gute weiterhin. Okay. Wiederhören. Danke. Tschüss. Ciao. 0800. Das ist die Telefonnummer, die kostet nichts, kostenfrei. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Hier ist Radio 1 Live mit dem Talk Radio, der Telefon-Talkshow Domian. Und wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Und das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal, über welches Thema. Da gibt es überhaupt gar keine Beschränkung. Birgit ist 35 Jahre alt. Und ich begrüße Sie ganz herzlich. Hallo. Hallo? Hallo, Birgit. Ja, hallo. Weswegen rufst du an? Oh, Domian, ich habe ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Das ist also wirklich ganz, ganz schlimm. Und zwar, ich bin 35. Ja. Und mein Freund ist 30. Das geht ja noch. Das ist in Ordnung, ja, oder? Ja, absolut. Ja, und meine Tochter ist 17 und die bekommt ein Kind von meinem Freund. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Moment mal jetzt, aber dein Freund ist nicht der Vater von deiner Tochter? Nein. Nein. Nein, nein. Das Mädel kommt aus einer anderen Beziehung. Genau. Ja. Mhm. Und die haben mir, also meine Tochter hat mir vor 2 Tagen gesagt, dass sie im 5. Monat schwanger ist und mit meinem Freund zusammen ist und dass sie ein Kind kriegt. Also ja klar, ist ja klar, wenn sie im 5. Monat schwanger ist. und dass sie sich lieben und dass sie heiraten wollen. Und ich bin 2 Jahre mit ihm zusammen. Ja. Und meine Tochter hat mir also vor 2 Wochen gesagt, also, oder sie hat immer schon sowas angedeutet und so, ne? Und vor 2 Tagen hat sie dann gesagt, also, dass sie mit ihm richtig fest zusammen ist und dass sie ein Kind kriegen. Wie lange? Wie lange mit ihm fest zusammen schon? 8 Monate. 8 Monate, ist auch schon eine lange Zeit. Ja. Ihr wohnt in einer Wohnung, in einem Haus? Ja, wir wohnen in einer Wohnung und meine Tochter... Und du hast nichts davon mitbekommen? Nein, da habe ich nichts von mitgekommen. Aber meine Tochter sagte auch, also als er das erste Mal vor 2 Jahren in die Tür reingekommen ist, da hat sie sich sofort in ihn verliebt. Ja. Da war die 15 Jahre alt, ne? Mhm. Und sie sagte, also gegen Liebe kann man nichts und... Sag mal, Birgit, jetzt muss für dich doch eine Welt zusammengebrochen sein. Ja, natürlich. Ich habe so geweint eben, auch wie ich mit euren Leuten im Hintergrund gesprochen habe. Ich habe so geweint. Auf wen hast du denn jetzt mehr Zorn? Auf den Mann oder auf deine Tochter oder auf beide? Eigentlich auf den Mann. Ja. Also meine Tochter ist ja jetzt auch, die sitzt sogar neben mir. Die sitzt neben dir. Das heißt, ich kann sie gleich auch mal sprechen. Du kannst mit ihr sprechen, ja. Aber es wird nie wieder so, wie es war, ne? Mhm. Nie wieder. Dann gib sie mir doch mal direkt. Soll ich dir jetzt wirklich Sabrina geben? Ja, und wir reden gleich wieder weiter. Okay. Sabrina heißt sie, ja? Bis gleich, ne? Ja, okay, ja. Ja? Hallo Sabrina. Sabrina ist richtig, ne? Ja. Ja, hier ist Domian. Hallo. Jetzt habe ich gerade alles erfahren. Du hast ja auch zugehört, was deine Mama gesagt hat. Hm. Das ist ja eine harte Situation jetzt in der Familie. Ja, aber ich liebe diesen Mann. Und das geht seit 8 Monaten schon so? Seit 8 Monaten. Hattest du denn, hast du kein schlechtes Gewissen gehabt, dich auf so eine Sache einzulassen mit ihm? Wo ist doch der Freund? Doch, er schon, aber dann... ging es nicht mehr. Ich liebe den Mann einfach und da kann kommen, was will. Und du bist ja schwanger und bist und willst das Kind auch haben? Im 5. Monat? Ja, im 5. Monat. Ja. Ich wollte von Anfang an haben. Von wem ist das denn damals vor 8 Monaten so ausgegangen, so der erste Schritt? Von ihm eher oder von dir? Von mir eher. Ehrlich? Mit deinen 15 Jahren hast du dich das getraut? Ja, da war ich 16. Obwohl er der Freund von deiner Mama war, hast du? Ja. Was heißt denn erster Schritt? Was hast du gemacht? Ja, also meine Mutter war halt im Bett und wir haben uns selber angeguckt. Hm. Ja, und dann habe ich ihn halt geküsst und dann ging es immer so weiter und dann haben wir miteinander geschlafen. Ach, gleich dann bei der ersten Annäherung ist es dann auch gleich zum Sex gekommen? Ja. Du hast ihn geküsst, du bist an ihn rangerutscht und hast ihn geküsst? Ja. Und er hat dann auch sofort mitgemacht? Ja, hat er. Hat dich nicht irgendwie weggestoßen, oder? Mhm. Er hat dir ja auch immer gesagt, dass du ihn so total, dass er... Ja. Er hat auch immer gesagt, ja, er liebt mich und wie toll ich aussehen will und so. Vor 2 Jahren hat er ja auch mir Komplimente gemacht, dass ich für eine schöne Figur hätte und sowas halt. So, dann habt ihr da 8 Monate so ein geheimnisvolles Leben geführt, ne? Ja, dann habe ich es meiner Mutter vor 2 Tagen gesagt. Ja, und da ist für die eine Welt zusammengebrochen. Bei meiner Mutter? Ja. Ja. Hat sie ja gerade auch erzählt. Ist ja auch ganz klar, ganz selbstverständlich. Was sagt denn der Freund zu all dem? Wen liebt der denn mehr? Ja, er liebt mich. Wir wollen ja auch zusammenziehen. Der liebt dich definitiv mehr. Ja. Hat aber bisher nicht den Mut gehabt, es deiner Mama zu sagen. Mhm. Ist auch eine Flasche, ne? Ja, irgendwie schon, aber ich liebe ihn einfach. Ja, meine Mutter, die wollte sich schon umbringen und was weiß ich. Mhm. Eigentlich hätte er ist ja der Ältere und der Erfahrenere von euch, er hätte ja entweder sich gar nicht auf einlassen sollen, aber wenn er dich nun mal liebt, hätte er auch gleich reinen Tisch machen müssen. Ja, aber ich wollte auch nicht, dass meine Mutter das wusste. Mhm. Wie ist denn jetzt deine Mama dir gegenüber? Ja, wir streiten uns ständig und sie ist tot traurig, dass ich ausziehen will. Mhm. Das ist jetzt alles schon so organisiert, dass du mit dem Freund ausziehst und dass ihr irgendwo gemeinsam euch eine Wohnung nehmt. Ja. Mhm. Sabrina, gibst du mal die Birgit nochmal? Mhm, deine Mama. Okay, tschüss. Ja. Ja? Das klingt aber alles sehr hart, Birgit. Ja. Das klingt aber wirklich sehr hart. Wie hat sich denn dein Freund in den letzten Tagen jetzt dir gegenüber geäußert? Ja, er hat es mir dann auch gestanden und ich bin also da kurz davor, dass ich wirklich von der Brücke springe oder sonst was, weil ich will nicht mehr leben. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, ich hätte jetzt wirklich mal einen Mann, der mich richtig liebt und meine Tochter da einfach so einen Strich durch die Rechnung und das kann ich ihr auch irgendwo nicht verzeihen, ne? Aber es tut mir leid. Ja, Sabrina, das ist in Ordnung, aber... Du liebst diesen Mann sehr. Ja. Nach wie vor. Ich liebe ihn und ich hatte eigentlich auch vor, mit ihm nochmal ein Kind zu kriegen, ne? Wie sind denn jetzt diese beiden letzten Tage? Die müssen doch jetzt auch in eurer Wohnung die Hölle gewesen sein, oder? Das ist die Hölle, das ist die Hölle, das kann ich dir sagen. Wo ist er jetzt im Moment? Ja, der ist irgendwo unterwegs. Also ist nicht zu Hause. Aber er kommt nachher nach Hause und zu wem geht er denn dann ins Zimmer? Zu meiner Tochter. Und du liegst nebenan. Und das ist so schlimm und ich werde meine Tochter auch, glaube ich, rausschmeißen. Also ich möchte, glaube ich, mit der auch nichts mehr zu tun haben, was die mir angetan hat. Die Mama, es tut mir leid, Entschuldigung. Ja, da musst du selber mit klarkommen. Es tut mir leid, Entschuldigung, ist natürlich leicht gesagt. Ne? Ja. Ja. Tut mir doch leid. Ja, sie wusste aber ganz genau, dass ich diesen liebe und ich will mal sagen, Birgit, klar, sie ist auch eine junge, erwachsene Frau, aber sie ist nur wirklich sehr jung. Aber ich habe den Hauptzorn auf den Mann, auf deinen Freund. Weil er hat sich eingelassen auf eine Geschichte mit einem 15-jährigen Mädchen. Ja. Und er hätte sofort auf der Couch die Situation, die deine Tochter gerade beschrieben hat, hätte er abwehren müssen. Sofort. Ja. Er trägt die Hauptschuld. Das Mädchen... Das geht ja schon seit 8 Monaten, wenn das einmal gewesen wäre. Aber meine Tochter weiß auch ganz genau, was für Schwierigkeiten ich habe. Mhm. Und das ist nicht so, dass ich jetzt so keine Männer finden kann oder sonst was. Aber diesen Mann habe ich geliebt. Mhm. Und das wusste sie auch. Mhm. Und diese Konsequenzen soll sie auch gefälligst tragen. Und gut. Ich denke, aber ich finde jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt ist, Birgit, dass du dir auch klar machen musst, dass du nicht die ganze Schuld auf das Mädchen schiebst. Nein, das tue ich ja auch nicht. Das eigentlich muss durch diesen Vorfall jetzt muss klar sein, dass du diesen Mann nicht mehr lieben kannst, was der dir angetan hat. Was ich hat dieser? Ich liebe den auch nicht mehr. Ja. Was hat das dieser? Das ist richtig. Aber meine Tochter, ich weiß nicht, ob ich sie noch liebe. Das weiß ich auch nicht. Das kann ich also jetzt nicht so sagen. Ja. Ne? Deswegen ist es ja auch sehr richtig, dass ihr euch jetzt erstmal räumlich trennt. Das ist ja alles sehr hart und frisch für dich. Ja toll, die zieht jetzt mit dem zusammen und kriegt das Kind, was ich gerne gehabt hätte. Mhm. Das ist zum Beispiel was ich ganz, ganz schlimm verurteile. Mhm. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Hast du eigentlich noch... Nicht und sie sieht aus, also ich möchte nicht übertreiben, aber sie ist wirklich eine Schönheit. Mhm. Also wenn man sie sieht, also alle denken dann immer, boah, also das sieht man. Mhm. Und ich meine, ich sehe auch nicht aus wie, aber... Sie ist einfach schön und das macht sie jedes Mal schon von Kindheit an, dass sie immer so mit ihrer Schönheit, sie ist einfach eine... Und das ist das, was mich so ärgert. Ne? Aber das jetzt ist ja kriegt auch... sie das Kind, was ich haben wollte, mit 17 Jahren, das soll man sich mal überlegen, mit 17 Jahren kriegt sie dieses Kind. Und das ist das, was ist unmöglich. Also du bist auch ganz schön eifersüchtig auf sie, ne? Ja, weil sie so schön ist. Sie ist einfach so schön. Also bist nicht nur eifersüchtig auf sie, weil sie jetzt dir quasi einen Mann weggeschnappt hat, sondern auch, weil sie so schön ist. Ja, sie ist wunderschön. Du bist auch ein bisschen neidisch drauf. Ja. Ist natürlich auch nicht so ein schönes Gefühl, ne, für eine Mutter. Als Mutter muss man sich eigentlich freuen, wenn das Mädel so hübsch geworden ist. Ne? Ja, da habe ich mich auch immer drüber gefreut. Gut, aber du bist jetzt in einer besonderen Situation. Wenn sie mir meine Typen ausspannt, dann darfst du auch böse sein. Ja. Ja. Jetzt ist die Frage, Birgit, jetzt kann man sehr viel schimpfen und ich habe alles Verständnis für deine Gefühle. Ich glaube, ich würde wahnsinnig an deiner Stelle im Moment. Aber wie geht's jetzt weiter? Das Leben muss, es muss ja jetzt irgendwie weitergehen. Von wegen die Brücke runterstürzen und so etwas, das ist ja nur auch keine Lösung. Du bist auch eine junge Frau noch von 35 Jahren und da ist jetzt etwas gravierend in die Hose gegangen und schief gegangen. Aber jetzt muss man nach vorne gucken. Wie sind denn jetzt die Planungen? Wann hauen die beiden denn ab? Also ich habe gesagt, die sollen sich jetzt eine Wohnung suchen und dann sollen die ausziehen. Ja, aber eine Wohnung suchen kann ja ewig dauern. Das muss jetzt alles... Also ich will die hier nicht mehr haben. Ja, das... Ich habe meiner Tochter gesagt, also 3 Tage gebe ich ihr noch. Ja, so würde ich es auch sagen. Und dann soll sie weg sein. Ja, das würde ich auch sagen. Macht da ruhig Dampf, damit ihr räumlich auf jeden Fall schon mal getrennt seid. Er ist ein erwachsener Mann, das muss er jetzt in die Hand nehmen, wie das geregelt wird. So. Er hat ja ein Haus. Ach, er hat ein Haus? Er hat ein Haus. Aber da wohnt seine Mutter mit drin und das will er seiner Mutter nicht antun, dass sie Also weil sie kennt ja mich und sie kennt ja auch meine Tochter. Mhm. Und da könnte er jederzeit einziehen. Das ist also ein Haus mit 5 Zimmern, da könnten die jederzeit einziehen. Gut, also das ist jetzt nicht dein Problem. Das muss er alles regeln. Du hast alles recht, diese Welt Dampf und Druck zu machen und zu sagen, raus hier. Erstmal, damit wir getrennt sind voneinander. Mhm. Und dann kann man, hoffe ich nur, dass über kurz oder lang vielleicht sich das Verhältnis zu deiner Tochter nochmal normalisiert. Aber solange dein Schmerz so groß ist und deine Verletzung, verstehe ich einfach, dass du so sauer bist. Verstehe. Aber weißt du was? Dieses Mädel, die sitzt ja jetzt immer noch neben mir. Mhm. Also ich sag's jetzt ganz, ganz ehrlich, ich will sie nicht mehr sehen. Mhm. Ich könnte der sowas... Ja, du brauchst jetzt gar nicht heulen. Also ich find's unmöglich. Sie sitzt hier mit dem dicken Bauch und meint dann auch noch, sie hat alles recht da, dass sie mich jetzt, Also ich finde es unmöglich. Deswegen sage ich halt. Du glaubst gar nicht, was sich hier abspielt. Ich glaube das absolut. Und ich verstehe auch, dass du so aufgebracht bist. Und damit nicht noch schlimmere Dinge eventuell passieren, finde ich richtig und wichtig, dass ihr so schnell wie möglich auseinanderkommt, ihr drei. Dass die verschwinden. Die will ich gar nicht mehr sehen. Setze denen wirklich ein Ultimatum, 2 Tage und dann raus damit. Er hat ja das Haus, er kann da noch einziehen. So. Ja, mein Enkelkind, da sagt sie jetzt gerade, das ist dein Enkelkind. Ja. Und da soll ich mich wahrscheinlich noch drum kümmern oder was? Birgit, pass mal auf. Jetzt gibst du mir bitte nochmal die Sabrina. Ja, mach ich. Ne? Ja, ich geb's dir. Und wir sagen schon mal Tschüss, wir beiden. Ja, tschüss. Mhm. Ja. Pass auf, Sabrina. Deine Mama ist natürlich jetzt sehr aufgebracht, ne? Ist ja auch klar. Es wäre sicher sehr, sehr gut, wenn du jetzt mit deinem Freund, wenn ihr euch einig seid, so schnell wie möglich auch aus der Wohnung rauskommt. Ich will mit meiner Mutter auch nichts mehr zu tun haben, wie sie mich behandelt. Ja. Habt ihr denn darüber schon gesprochen, du und dein Freund, wie das jetzt weitergeht? Ja, wir wollen auf jeden Fall ausziehen. Mhm. Weil meine Mutter macht nur noch Stress, egal was ich mache. Mhm. Die sind nur am Motzen und gar nicht mehr. Ist auch klar. Die Nerven liegen jetzt blank, ne? Bei beiden. Und sie schimpft, das kann man ja auch verstehen, und sie ist verletzt, das kann man auch verstehen. Trotzdem, ich bin immer noch ihre Tochter und sie hält nicht zu mir. Als Mutter müsste man eigentlich zu seiner Tochter stehen. Ja. Egal was passiert. Ja. Ich habe das ja gerade zu ihr gesagt, dass ich die Hauptschuld wirklich bei eurem Mann da sehe. Dass er das hat alles so weit kommen lassen und die Hauptschuld trägst nicht du, weil du halt ein junges Mädel nochmal bist. Aber nochmal von mir auch der Tipp, dass ihr vielleicht jetzt wirklich mal so schnell wie möglich auseinanderkommen solltet. Ja. Ne, damit ihr nicht so auf der Pelle hängt, euch auf der Pelle hängt. Mhm. Ne? Und dir wünsche ich von Herzen alles Gute. Das ist auch für dich nur auch eine schwierige Situation im Moment. Mhm. Das okay, alles durchzustehen. Gib mir doch bitte nochmal ganz kurz die Birgit. Ich wollte noch einen Satz sagen. Dankeschön. Ja. Tschüss, Sabrina. Tschüss. Birgit, noch einen Satz. Ja, hallo? Pass auf, ich möchte dir noch einen Satz sagen. Ja. Du hast gerade, wir alle können das ja verstehen, dass du so aufgebracht bist. Ja. Du hast aber eine junge Tochter, ein junges Mädchen vor dir sitzen, ne? Ja. Die schwanger ist. Mhm. Ich verstehe deine Verletztheit. Ja. Aber lass deine Hauptwut an dem Typ aus und nicht an dem Mädchen. Das tue ich ja auch gar nicht, sonst würde die doch gar nicht hier sitzen. Ja. Weil sie ist wirklich noch sehr jung und er hat aber das... Aber mit 17 Jahren und dann schwanger, also muss das sein heutzutage? Klar, ist es passiert. Ich habe die aufgeklärt, seitdem die 12 ist, Kondome, Pille und was es alle gibt. Ja. Okay, aber wir beide sind uns einig, dass die Hauptschuld der Mann trägt, ne? Mhm. Ganz eindeutig. Und jetzt bitte ich dich nur, dich so sehr am Riemen zu reißen. Ich weiß, wie schwer das ist, aber du bist eine erwachsene Frau von 35 Jahren. Lass mich sagen, dass ihr in einigermaßen im Frieden die 2 Tage jetzt noch verlebt. Das ist jetzt ganz wichtig. Jan, soll ich dir mal was sagen? Bitte. Meine Tochter ist jetzt gerade rausgegangen. Ja. Ich liebe meine Tochter über alles. Mhm, und ich werde sie nicht alleine lassen. Sie kann, mit 17 Jahren kann sie da gar nichts für. Die hat ja noch gar nicht diese... Also das ist eigentlich, da hast du recht, der Hass auf diesen Mann. Ja, da bin ich froh, dass du das nochmal so gesagt hast. Ja, und ich werde sie nicht fallen lassen, glaub mir das. Das ist sehr gut. Und sie kann auch mit ihrem Enkel zu mir kommen, aber das muss ihr jetzt im Moment noch nicht wissen, ne? Genau. Ja. Also du meinst, du hast ein Recht auf ein bisschen böse sein. Ja, genau. Gut, dass du das so gesagt hast, das freut mich sehr. Und ich wünsche dir jetzt viel Kraft für die nächste Zeit, die Kraft wirst du brauchen. die werde ich auch haben und meine Tochter lasse ich niemals fallen. Niemals werde Sehr ich gut. sie fallen lassen. Liebe Birgit, alles Gute. Mhm. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Tschüss. 1.39 Uhr und 46 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Radio 1 Live mit der Telefontalkshow Domian. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und faxen könnt ihr auch unter 0800 5678 110. Christa ist dran, 14 Jahre. Guten Morgen. Hallo? Ach nee, ich muss ja. Das war mein Fehler. Christa, 14 ja, Jahre. Guten Morgen. Entschuldige, ich habe hier einen Knopf vergessen zu drücken. Ja, ja. Christa. Ja. Um was geht's? Es geht bei mir, in der Schule habe ich ein kleines Problem mit Mobbing. Das heißt, dir macht irgendjemand das Leben schwer? Ja, irgendjemand ist gut gesagt, also die ganze Klasse eigentlich. Die ganze Klasse? Mhm. Deine Klasse? Ja. Warum? Es fing halt in der Grundschule an. Da hat dann irgendein das Gerücht, dass ich geizig wäre, rübergetragen. In der Grundschule? Das heißt, das läuft schon ganz lange. Ja. Hat sie das dann rübergetragen, dann hat sich das halt weiterentwickelt, dass sie irgendwelche auf mich losgehetzt hat. Und mittlerweile gelten meine beste Freundin und ich auch als Streber. Ich trage eine Brille, wir sitzen gerne in der ersten Reihe, damit wir besser zuhören können. Und dann werden wir halt als Streber abgestempelt. Und dann haben wir uns mit einem Jungen angefreundet, der halt so ein ähnliches Problem hat. Der ist halt sehr ruhig. Mhm. Und der trägt halt auch eine Brille und dann haben wir uns mit dem angefreundet und dann ging das halt, dass wir noch mehr Außenseiter wurden. Ja, halt so. Ja. Also man wirft euch vor, Streber, ist das mit dem Geiz auch noch immer so? Also ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen gelegt, aber also hauptsächlich die Streber. Halt immer noch schief an. Also Strebertum, das wirft man euch vor. Das, ihr seid auch gut in der Schule? Eigentlich schon, Eigentlich schon, ihr drei. Ja. Mhm. Aber ich dachte gerade, während du so erzählt hast, na Gott sei Dank, sie ist nicht alleine. Es sind schon drei Leute, die da zusammen sind. Ja. Ne? Also das muss man schon mal auch festhalten. Ich kenne das so von früher aus der Schule, so von, ich war es Gott sei Dank selbst nicht, aber ich erinnere mich daran, dass da schon mal Leute ganz alleine dann so in der Situation waren, wie du jetzt bist. Mhm. Was, was machen die denn? Wie machen die euch denn so? Das ist mir noch nicht konkret genug. Was beschimpfen die euch oder sagen die auch bei anderen schlechte Sachen über euch oder was so ganz genau? Ja, also im Unterricht werden wir halt oft mit irgendwelchen Sachen beworfen. Sowas meinte ich jetzt, Ja, und zwei Mädchen, die haben es also auch ganz doll auf mich besonders abgesehen. Also wir haben letztens bei uns in der Klasse noch ein paar Poster aufgehangen, mir nichts dabei gedacht und egal, ob die dann toll fand oder nicht, die hat dann wo sie wusste, dass die von mir waren, hat sie dann abgerissen, mit Absicht, ja, im Sport. Da tuscheln die auch so, also tuscheln ist übertrieben, also wir reden richtig laut, dass ich das mitkriege, von wegen, ja, weil ich letztens ein T-Shirt anhatte, was meine Freundin mir geschenkt hatte, da war wohl noch vom Waschen ein Fussel drauf, da hat sie jetzt seit drei Wochen so einen Tick, ja, guck mal, da steht die wieder vor uns mit dem Schimmel am Rücken, hat sie die ganze Zeit rum erzählt. Hast du mit einem Lehrer mal drüber gesprochen? Oder ihr mit einem Lehrer drüber gesprochen? Nee, also mit unseren Lehrern kann man über sowas nicht reden. Du meinst, da bekämst du keine Hilfe? Nee. Und vielleicht wäre es auch gar nicht so, so klug, weil die dann denken würden, ihr petzt, ne? Mhm. Ja, und vielleicht irgendwie auch, dass da jemand was mitbekommt oder so und dann wieder einen neuen Grund haben, mich auszuziehen. Aber die sind noch keinmal irgendwie gewalttätig gegen euch geworden, dass die euch irgendwie zusammengeschlagen haben oder irgendwie gehauen nur haben. Halt, weil ich relativ klein bin, schubsen die mich halt mal ein bisschen rum. Mhm. So, aber wenn sowas passiert, wie reagiert ihr denn oder du darauf? Also früher wurde ich halt immer sauer und habe halt versucht, Kontra zu geben. Mhm. Aber mittlerweile ignoriere ich das einfach nur. Mhm. Nur irgendwann hat sich das dann mal so aufgestaut. Da habe ich abends mit meiner Freundin telefoniert. Die haben fast eine Stunde lang telefoniert und ich habe fast nur geheult. Mhm. Weil das geht mir dermaßen nahe irgendwie, dass ich die ganze Zeit nur beschimpft werde und beleidigt. Also ich glaube ja, dass man so etwas nicht nur runterschlucken darf. Ja. Ich glaube, dass die richtige Strategie ist, dass man so, ich meine jetzt mündlich, verbal, ruhig richtig Kontra gibt. Mhm. Und wie gesagt, es ist gut, dass ihr zu dritt seid. Zu dritt kann man sich besser wehren als alleine. Und hackt doch einfach mal so ein paar Sachen aus, wie ihr euch vielleicht über die, die euch am meisten zusetzen, wie ihr euch da über die lustig machen könnt. Und was ihr dann denen entgegenhalten könntet. Also ich glaube, der beste Tipp ist einfach Schnauze aufmachen, Mund aufmachen, frech sein, frech wie Rotze sein. Dass die einfach kapieren, mit denen kann man das nicht machen. Jetzt im Moment ist es vielleicht so, dass die denken, bei Christa kann ich ja sagen, was ich will. Die hält den Mund und die ignoriert es und letztendlich wissen die ja, wie sehr du darunter leidest und die haben ihren Spaß daran. Mhm. Wenn du aber frech zurückschießt und konterst, besteht zumindest die Chance, dass die sich ein bisschen zurücknehmen. Das ist der eine Tipp. Der andere Tipp ist, gut ist es immer so, Mehrheiten zu finden, also Koalitionen zu schaffen. Ich sag's mal noch anders. Noch mehr auf seine Seite zu kriegen. Vielleicht könntest du ja, oder könntet ihr euch den einen oder anderen noch ausgucken, den ihr vielleicht auch noch mit auf eure Seite bekommt, als Freund oder Freundin. Ja, das glaube ich eigentlich nicht, weil die alle ziemlich zusammenhalten. Die halten zusammen. Und wenn wir halt auch zu sehr rummeckern oder so, zwei von uns aus der Klasse, die sind halt. Die eine ist die Tochter von der Lehrerin und der andere ist ein Neffe und von einem Lehrer. Und die werden dann, also ich habe schon mal Stress mit der Lehrerin gehabt, wo die Tochter bei uns in der Klasse ist. Mhm. Und die hat mich auch relativ auf dem Kieker. Mhm. Und also ich weiß nicht, ob ich mir dann sowas erlauben kann. Doch, kannst du. Ich bin da immer dafür, dass man da hohes Risiko eingeht in solchen Konflikten. Mhm. Selbst wenn man mal einen Rückfall erlebt, aber man wehrt sich und das tut einem persönlich einfach ganz gut. Und wenn die Lehrerin dann vielleicht auch irgendwann mal was Blödes sagt, dann muss man sich wieder was Neues ausdenken. Oder gibt es denn nicht irgendeinen anderen Lehrer, der also einigermaßen nett ist für den Notfall, dass du dich oder ihr euch dem anvertrauen könntet? Ja, eigentlich schon einen gibt's da. So, ja. Das würde ich mir an deiner Stelle auch mal so im Hinterkopf behalten. Wenn es ganz hart auf hart kommt, gehst du zu dem. Nicht jetzt sofort. Mhm. Aber wenn sich zum Beispiel diese andere Lehrerin da einschaltet und so weiter. Ja. Also, ne? Faust in die Hand nehmen, die Hand zur Faust ballen, so meine ich. Mhm. Und auf den Tisch hauen und nichts gefallen lassen. Gut. Und sag den anderen beiden das auch. Ja, mache ich. Und die sollen sich wundern jetzt, wenn die Ferien, ihr habt Ferien im Moment, ne? Ja. Wenn die Ferien zu Ende sind, dass die mit euch eben nicht alles machen können. Gut. Und das wird ein bitterer Weg sein, das geht jetzt nicht so von heute auf morgen, aber nur so schafft ihr euch Respekt, verschafft ihr euch Respekt. Mhm. Ja, Christa? Gut. Alles Gute, toi toi toi. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Natascha. Ne, nicht 24, 22, guten Morgen. 22. Ja. Hallo Natascha. Zwar wollte ich reden über meinen Freund, der ist heroinabhängig. Der ist heroinabhängig? Ja. Mhm. Und ich bin seit 7 Jahren mit ihm zusammen. So lange? Aber schon seit dem Kindergarten kenne ich ihn. Mhm. Wie alt ist er? 24. Er ist schon 10 Jahre, also auf Heroin. 10 Jahre? Ja. Mhm. Und da wollte ich auch, also ich habe noch nie etwas mit Drogen zu tun gehabt. Mhm. Ich kenne also seine Anfänge auch, wie er da rangekommen ist und so. Und aber alle reden dagegen, dass ich mit ihm zusammenbleiben soll, weil wir haben auch eine gemeinsame Tochter, die ist 4. Mhm. Und alle denken dann halt, dass das, dass sie da 4 mitkriegen würde und so. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ja, wie sieht denn die Abhängigkeit bei ihm aus? Wie viel verbraucht er denn beispielsweise am Tag? Also er nimmt nur morgens und abends was. Ja, nur ist gut. Jeden Tag. Ja, jeden Tag. Ja, das heißt, also Arbeit? Er ist inhaftiert. Er ist zurzeit inhaftiert. Ach, er ist inhaftiert auch zurzeit? Ja. Warum? Wegen Beschaffungskriminalität. Der musste sich ja das, also der hat gestohlen. Und er, ja, und er konsumiert im Moment im Gefängnis auch? Nee, da nicht. Da nicht? Also seitdem er inhaftiert ist, clean. Seit wann ist er jetzt im Knast? 6 Monate. Das ist ja schon mal ganz gut, ne? Dass er 6 Monate, wenn du sagst, ist er clean? Ja. Ja. Wie lange wird er noch drin sein müssen? Bis nächstes Jahr Oktober. Das ist eine lange Zeit. Ja. Ja, da hat er auch einiges angerichtet. Ja. Mhm. Aber ich weiß nicht, irgendwie, also ich habe mir schon immer vorgenommen, mit ihm auseinanderzugehen, aber immer wenn er vor mir steht, hat irgendwie was an sich. Da muss man ihn einfach gerne haben, wenn man ihn sieht. Und ach so, eigentlich liebst du ihn gar nicht mehr so ganz richtig. Doch, ich liebe ihn über alles. Und warum würdest du, nur, warum nimmst du dir vor? Weil alle gegen sprechen. Weil man fragt meine Eltern, die sagen immer, der ist nichts. Ach, deshalb würdest du dich von ihm eventuell trennen? Ja. Nicht, weil dein Herz das sagt? Nein. Also, das Herz sagt eindeutig, ich liebe diesen Mann. Ja. Und ich stehe auch zu dem, obwohl der jetzt im Knast ist. Ich stehe auf alle Pferde zu ihm. Mhm. Weil ich finde, das ist ja auch irgendwie ein Mensch, der braucht ja auch jemanden. Mhm. Mhm. Ne? Wie stellt er sich denn jetzt zu dem Problem? Er ist jetzt im Knast und eine ganze Weile, also, ein Jahr noch. Er hat dort eine Psychologin. Ja. Und mit ihr redet er auch. Ja. Und also er möchte auch eine ambulante Therapie noch machen, wenn er wieder rauskommt. Ja. Welche anderen Pläne hat er sonst noch? Also beruflich? Wenn er arbeiten geht. Hat er eine Ausbildung? Nee, der hat keinen Schulabschluss. Das ist ja auch. Der hat nicht einen Schulabschluss, aber nimmst du ihm das ab, dass er, also diese guten Vorsätze, die er jetzt getroffen hat, dass er das umsetzen kann? Oder hast du Angst, dass wenn er raus ist, die alte Leier wieder losgeht? Ja, das auch. Mhm. Aber ich habe im Moment habe ich ein gutes Gefühl, weil er sonst, der war ja schon öfters inhaftiert, weil er sonst immer auch im Knast etwas genommen hat und jetzt nicht. Mhm. Wie oft war er schon im Knast? Wie oft war er schon im Knast? Zweimal. Zweimal. Ja. Also hat er ganz schön Dreck am Stecken, ne? Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ich hätte auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich mit ihm Schluss machen würde. Mhm. Ja, klar. Also für mich ist eine ganz wichtige Aussage, dass du sagst, im Grunde meines Herzens, ganz tief, liebe ich diesen Mann. Egal, was er jetzt angestellt hat und was für eine Vergangenheit er hat. Das ist so, ne? Ja, auf jeden Fall. So, und ihr habt ein gemeinsames Kind. Ja. Das macht die ganze Sache ja noch gewichtiger, ne, was eure Verantwortung angeht. Ja, also ich habe immer darauf geachtet, dass Klein nichts damit mitkriegt. Mhm, mh. Aber er hing dann auf der Straße rum, ne, bevor er in den Knast ging. Den ganzen Tag, oder wie? Abends war er immer da und also so tagsüber eigentlich immer weg. Ja, also er ist jetzt im Knast, du hast Kontakt mit ihm, du schreibst ihm, du kannst ihn besuchen, ne? Ja. Das geht ja. Natascha, versuche ihm doch klarzumachen, dass er jetzt, du sagst es ja auch selbst, dass er jetzt schon mal auf einem guten Wege ist. Ja. Und dass ihr halt eine Familie seid und dass er ein Kind hat und dass das sehr hohe Verantwortung bedeutet. Hm. Und dass ihr vielleicht auch mal noch gemeinsam was erreichen wollt. Und das geht nur, wenn er diesen Weg jetzt weitergeht, den er eingeschlagen hat. Ja. Und du bereit bist, auf jeden Fall auf ihn zu warten bis nächstes Jahr. Das ist ganz wichtig, wenn man im Knast sitzt, dass man da jemanden hat, wo man weiß, die steht zu mir oder der steht zu mir. Na, ich glaube auch, meine Eltern haben auch Angst, weil die auch mitgekriegt haben, dass er auch bei der Polizei die ganzen, wo der die Drogen gekauft haben, alle verraten hat. Und dadurch hat er auch sehr viel Ärger. Mhm. Dass meine Eltern vielleicht Angst haben, dass ich damit Ärger kriege. Nachher. Ja, ist auch verständlich. Aber dennoch zählt deine Liebe. Das ist das Allerwichtigste. Und da würde ich mich auch nicht beeinflussen lassen von den Eltern, obwohl deren Sorgen sicher begründet sind. Aber das kannst du ihnen ja auch so erklären. Ja. Wichtig ist nur, dass du jetzt intensiv quasi immer, wenn du ihn siehst, auf ihn einwirkst, dass er diesen Weg weitergeht. Dass er sich betreuen lässt, dass er weiter clean bleibt, dass er Pläne schmiedet, wie es beruflich weitergeht, ob er vielleicht eine Ausbildung macht oder auf jeden Fall eine Arbeit, dass du ihm eine Arbeit schon suchst. Was auch immer, dass ein anderes Leben anfängt. Das ist das Wichtige. Na, ich glaube auch. Also, und wenn du richtig gut zu ihm stehst, ja. hat er vielleicht diese Chance. Ja, ich glaube, also ohne mich würde er es nicht. Ja. Und du kannst ihn ja vielleicht auch emotional so gefühlsmäßig gut kriegen, wenn du immer wieder auch, ja auch an die Tochter erinnerst, ne? Ja, das ist ja auch die Sache, da ich ja auch, also ich bin ja auch mit ihm zusammen selbst zur Therapie gegangen und habe ihn ans Händchen jetzt so zusammengenommen, bin mit ihm zusammen hingegangen. Ich habe alles für ihn gemacht. Also, hört sich auch eigentlich alles ganz gut an. Na, also ich würde so auch, also sag mal, für, also ich kämpfe darum, weil ich weiß, wenn das nachher klappt, wofür ich gekämpft habe. Genau so musst du es sehen. Und dafür wünsche ich euch wirklich alles Glück der Welt. Und du grüßt ihn ganz herzlich von mir. Gut, danke. Alles Gute. Ach, ja, er hört sich auch jeden Abend. Ist das wahr? Heute Abend auch? Ja. Wie heißt er denn mit Vornamen? Sascha, dann grüß mal ganz herzlich den Sascha. Gut. Sascha, ja, das ist ja interessant, dass er zugehört hat, dass du zugehört hast. Ja. Jetzt reiß dich am Riemen, du hast eine tolle Frau, du hast eine süße Tochter und vielleicht könnt ihr wirklich nächstes Jahr, wenn du raus bist, ein ganz neues und gutes Leben anfangen, ihr beiden. Ihr drei, so muss man es ja sagen. Ja, ist ja auch, dass ich diese Nacht Geburtstag habe. Vielleicht hört ihr das ja auch. Wie, du hast jetzt im Moment Geburtstag? Ja. Herzlichen Glückwunsch, Natascha. Danke. Alles Liebe, alles Gute. Gut. Und nochmal schöne Grüße an Sascha. Tschüss. Gut, danke, tschüss. Und ich habe hier Katrin, 16 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi, na? Na, Um was geht's? Um meinen Ex-Freund. Und zwar, er liebt seine beste Freundin. Aha. Wir waren 7,5 Monate zusammen. Ja. Und ich wusste davon überhaupt nichts, dass er sie liebt. Alle anderen wussten das. Und ich wusste das nicht. Und du kanntest seine beste Freundin auch gut wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Ihr habt viel miteinander gemacht und du hast gar nicht geahnt, was da abgeht. Nein. Ist denn da was abgegangen? Oder war das nur so eine platonische Liebe? Sie sagt, da ist 2-3 Mal was gelaufen. Er sagt, da ist gar nichts gelaufen. Dann würde ich ja fast eher ihr glauben, oder? Oder? Ja. Oder will sie dir einen auswischen im Nachhinein? Das weiß ich nicht. Wie ist die Sache denn aufgeflogen? Die Sache ist aufgeflogen, er war im Urlaub und ich kam auch aus dem Urlaub zurück und sie hatte halt die Schnauze voll und wollte halt nicht mehr, dass er irgendwelche Andeutungen macht, ohne dass ich das weiß. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, Katrin, pass auf, das und das war. Und dann habe ich ihn angerufen, habe auch Schluss mit ihm gemacht. Mhm. Dann sind wir einen Tag später wieder zusammengekommen und dann sind wir noch eine Woche zusammengeblieben und dann haben wir miteinander gesprochen, dass das so keinen Zweck mehr hat. Mhm. Und dann habe ich Schluss gemacht. Mhm. Wie lange ist jetzt Schluss? 3-4 Wochen. 3-4 Wochen. Er ist mit ihr zusammen? Nein. Ah nein, er ist nicht mit ihr zusammen? Nein, sie hat einen Freund. Ach so. Das auch noch. Das wird ja immer komplizierter. Liebst du ihn noch? Ja. Und was ist mit seinen Gefühlen? Was sagt er? Ja, er sagt teils. Hört sich schlecht an. Teils ist immer schon mies. Ja. Ne? Teils lieben gibt es nicht. Ja. Ist so wie ein bisschen schwanger sein, gibt's auch nicht. Ja, genau. Mhm. Das heißt, du musst dich jetzt irgendwie damit abfinden, oder? Ja, ich mag mich aber da irgendwie nicht mehr abfinden. Und ich habe aber jetzt einen neuen Freund. Ach, du hast auch mal einen Freund? Ja. Ja, da ist doch die Welt im Reinen wieder. Ist also wunderbar. Nicht wirklich. Das heißt, du liebst den neuen Freund nicht so wie deinen Ex? Genau. Ach, weil er war meine große Liebe. Wir waren 7,5 Monate zusammen. Das lass aber den neuen nicht hören. Dann ist es der da hört auch nicht, der schläft. Nee, das darfst du dem auch nicht erzählen. Dann ist nämlich gleich alles aus. Na, denke ich auch. Kann es auch sein, Katrin, dass du dich noch ein bisschen sehr blockierst, indem du so sehr an den Ex denkst und dich gar nicht so auf den neuen einlassen kannst? Ja. Ne? Die Gefahr besteht immer, wenn man zu sehr so der Vergangenheit nachhängt, dass man sich gar nicht öffnen kann für die Gegenwart und für das Zukünftige. Also, ich weiß jetzt nicht so sehr viel über eure Geschichte da, aber ich weiß, dass dein Ex dich wohl offensichtlich nicht mehr großartig liebt. Ja. Und du hast einen neuen Freund, den du ja auch irgendwie nett finden musst. Sonst hättest du dich ja gar nicht auf ihn eingelassen. Ne? Da sind ja auch Gefühle im Spiel. Genau. Ja. Dann würde ich jetzt aber dir mal raten, dass du die nächsten Wochen dich mal ganz hart zwingst, weniger an den Ex zu denken. Mhm. Und dich vielleicht noch ein bisschen mehr öffnest und einlässt auf deinen jetzigen Freund. Mhm. So, und wenn es dann nach ein paar Monaten oder nach ein paar Wochen nicht klappt, dann kann man ja immer noch mal neu überlegen. Ja. Aber jetzt für die nächste Zeit fände ich das schon wichtig und gut. Ja. Ne? Katrin. Ja. Du hast auch noch Schulferien, ne? Ja. Habt ihr das gut, ihr Schüler? Zwei Wochen Herbstferien, faul rumsitzen und liegen. Du hattest doch auch jetzt das Ferien. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Katrin, alles Gute. Dankeschön. Bis dann, tschüss. Tschüss. Das war's für heute, meine Lieben. In der Technik Annette Bastian. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live. Morgen auch wieder mit dem WDR-Fernsehen. Und morgen auch wieder mit einer freien Themennacht. Morgen können wir uns auch wieder über alles unterhalten, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Und wie gesagt, um 1 sind wir da. Ich wünsche euch eine schöne und eine gute Nacht. Bis morgen.